Benno Weber. Das waren die Nachrichten, 6 Uhr und 2,5 Minuten. Das Wetter. Nach vereinzeltem Frühnebel ist es heute recht wechselhaft, teils heiter, teils wolkig, gelegentlich auch regnerisch. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 15 Grad. Guten Morgen, Deutschland! Guten Morgen, Deutschland. 6:06. Hier ist RTL mit Offi. Am Morgen. Es steht in der Zeitung, die Mädchen haben die Nase vorn in technischen Berufen. Ich kann das nicht glauben, es ist immer wieder dieselbe Regel. Es kann nicht sein, jeder weiß, Jungs sind begabter. Wir zum Beispiel könnte, wenn er ein weibliches Wesen wäre, so schöne Platte auflegen, wie ich meine, das jetzt mal vor ihr. Oh, Flo. Guten Morgen. Das nächste Mal probieren wir es etwas besser. Minuten nach sechs. Die Weckwunschplatte. Ja, hier ist RTL. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen, Frau Dux. Guten Morgen. Ich hätte eigentlich ganz gerne den Thorsten gesprochen, Frau Dux. Ja, einen kleinen Moment. Ich hole ihn den mal. Ja, okay, alles klar. Thorsten Dux. Ja, hallo Thorsten. Herzlichen Glückwunsch zum 18. Geburtstag. Hier ist RTL. Guten Morgen, Deutschland. Wie geht's dir um die Uhrzeit, Thorsten? Gut. Schon wach? Ja. Deine Mutter hat sich für dich eine Platte gewünscht in RTL. Das ist okay, oder nicht? Ja. Hörst du gerne Hiroshima? Ja. Ja, dann gibt's sie jetzt extra für dich. Hiroshima und Sandra. Alles Gute, feier noch schön, Thorsten, ja? Okay. Bis bald. Tschüss. Viertel nach sechs, RTL, guten Morgen Deutschland. Ich bin, was ich bin, sprach die dicke Spinne und kroch dem Fräulein unter die Bettdecke. Gloria Gaynor und I am what I am. I am what I am my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I bang my own drum, something gets noise. 19 Minuten nach 6. RTL und guten Morgen Deutschland. Der Erste, der jetzt ganz dringend einen Baum braucht, das ist Ihr Hund, falls Sie einen haben. Und den sollten Sie jetzt mal ausführen. Ich habe heute Morgen eine Szene im Park beobachtet, da war schon ein Hund unterwegs. Na komm her, Schaschlik, mein Kleiner. Brav, gib Papi das Stöckchen. Ja, so ist's brav. Ach, wie süß. Schaschlik heißt der Kleine. Sagen Sie, das ist ja toll, wie Ihr Dackel apportieren kann. Haben Sie ihm das alles beigebracht? Aber nein. Wissen Sie, das ist ein Autodidackel. Ich denke nur an dich, meine liebe Uhr an der Wand. 6 Uhr und 25 Minuten. Das ist RTL. Guten Morgen, Deutschland. Cause each guy is just another rerun. Baby, RTL aktuell das Wetter. So schön wie gestern wird's heute nicht mehr. Am Vormittag ist es überwiegend sonnig, einige Wolken ziehen auf. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 10 Grad. Im Laufe des Tages steigen dann die Werte bis auf 15 Grad an. RTL Schlagzeilen. Mit Peter Escher: Mehr Geld für deutschen Haushalt. Insgesamt gibt der Bund 1990 400 Milliarden aus. Thüringens neuer Landtag tritt heute zu seiner ersten Sitzung zusammen. Regiert wird von CDU und FDP. Der UNO-Sicherheitsrat lässt nicht locker. Israel wurde schon wieder verurteilt und die USA machen mit. Und Sport? Köln stolpert auf heimischem Rasen. Pressburg erpresst mit 0:1 im Müngersdorfer Stadion. Ausführliche Informationen dazu um 7 in den Themen am Morgen. RTL Klatsch. Mit Christoph Lemmer. Tina Turner rät den Frauen von Schönheitsoperationen ab. Ihre Meinung: Wenn sie anfangen, sich über das Alter zu ärgern, dann werden sie erst richtig alt. Alle machten sich verrückt, wenn es darum ginge, sich zu verschönern, meint Tina. Mit den Schönheitsoperationen hätten die Frauen es übertrieben. Tina Turner hat gut reden, wer mit 50 so aussieht wie sie, der kann eben gut reden. Filmstar Jane Seymour sieht die Sache allerdings anders. Sie hat sich den Busen liften lassen. Die 39-Jährige hatte nach der Geburt ihrer zwei Kinder ein, so wörtlich, hängendes Gefühl. Sie gab an, nichts an Masse hinzugefügt zu haben. Die Brustoperation habe nun alles wieder ins rechte Lot gebracht. Tennisstar Chris Evert hat ihrer Konkurrentin Martina Navratilova ein besonderes Geschenk zum 34. Geburtstag gemacht. Eine Halskette mit 9 großen Diamanten für die 9 Wimbledon-Siege von Martina. Im letzten Jahr hatte Chris Evert von Martina ein Schmuckstück mit 18 Diamanten für 18 Grand-Slam-Titel bekommen. Richtig nett zueinander, die beiden. Seien wir auch nett zueinander. Das war RTL aktuell, es ist 6.31 Uhr. Morgen Deutschland mit Stefan Ofirowski. Hui! Applaus für die Uhrzeit, 6.35 Uhr. Noch einmal Applaus, bitte, noch einmal um 20 vor 7. Bitte, bitte, jawohl. Danke, danke, danke. Das RTL Tageshoroskop. Widder, Flaum oder zurückzugewinnen. Fische, Saturn verleiht Ausdauer und Durchhaltevermögen. Das wird ein besonders guter Tag für Prüfungen. Das RTL Tageshoroskop. Ein Service der Astrowoche. Bleibt dran, Saarland, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen. Für die beste Musik, beste Musik. Beste Musik. RTL. I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still. But all of the vows you made were never to be. Though we're apart, you thought of me still. Love's sweet melody. But all of those vows you made were only to be. 6:43 RTL. Guten Morgen Deutschland und der Münchner Freiheit. Ich will dich nochmal. Ich hätte jetzt gerne eine vierstimmige Uhrzeit gesungen, aber ich kann das nicht so gut wie die Münchner Freiheit. Ich mach's mündlich. 6:47 Uhr. Sie wartet in Kingston Town. 6:50 Uhr ist es, RTL. Wir können ein kleines Spiel zusammen machen. Spielchen heißt Schnipsel. Ich spiele Ihnen einen Plattenanfang vor. Sie sagen mir Interpret und Titel. Es ist nicht ganz einfach diesmal. Es ist relativ kurz, also gut aufpassen. Hier ist der Plattenanfang. Und wenn Sie es wissen, 00352 1331. Ein Mikrofonradio gibt's zu gewinnen. Na, wie heißt es? 00352 1331. Ist die Krönung. Eine Traumkreuzfahrt für zwei Personen von Alt- und Jungreisen Düsseldorf. Nach Agadir, Arrecife, über die Kapverdischen Inseln, nach Banjul, Gambia, Dakar, Senegal, Santa Cruz, Teneriffa, San Sebastian, Gomera, La Palma, Madeira, Casablanca, Malaga. Wow, bei der Krönung wird sogar Frau Sommerblass der RTL-Viererpack. Wie heißt diese Platte? Hatten wir gefragt. Es geht um ein Mikrofonradio. Guten Morgen, Hartmut T. in Erkelenz. Guten Morgen. Ja, wie heißt sie denn, die Platte? Downtown von Petula Clark. Downtown von Petula Clark. Ganz genau richtig. Ein Mikrofonradio geht nach Erkelenz. Vielen Dank fürs Mitmachen, Hartmut. Danke. Bitte, tschüss. When you're alone and life is making you lonely, you can always go to guide them along. So maybe I'll see you there. We can forget all our troubles, forget all our cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more. Downtown. Everything's waiting for you. RTL, das Wunschtelefon. Hallo, hier ist Patricia Suppertal. Ich höre RTL auf Mittelwelle. Ich grüße alle meine Freunde, besonders den Jörg, meine Eltern, alle Verwandte und Bekannte und die mich mögen und kennen. Und ich wünsche mir It Must Have Been Love von Roxette. Morgen genau 7 Uhr und 6 Minuten. Das Wetter, so schön wie gestern, wird es heute nicht. Am Vormittag ist es überwiegend sonnig, einige Wolken ziehen dann aber auf. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 10 Grad. Im Laufe des Tages steigen dann die Werte bis auf 15 Grad an. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen, guten Morgen. Es ist was Außergewöhnliches passiert, was ganz Tolles. Die Magazinredaktion hat gearbeitet. Oha. Ja, genau. Und zwar gestern, den ganzen Tag. Und was ist dabei rausgekommen? Also wir mussten mit einer Behörde telefonieren. Nicht schon wieder, Chris. Nicht schon wieder telefonieren mit Behörden, bitte. Doch, doch, doch. Manchmal muss das sein. Manche Beamte brauchen das. Sonst geht's einfach so durch, wenn zum Beispiel eine alte Frau monatelang auf ihre Rente wartet und ohne einen Pfennig Geld dasteht. Und die Frau, die gestern bei uns angerufen hat, von der erzählst du, ne? Das ist genau der Fall, um den wir uns gekümmert haben. Wir haben früh über die Geschichte gesprochen und beschlossen, nachdem diese Frau angerufen hat, da tun wir was. Und was ist dabei rausgekommen? Ein Happy End, würde ich mal sagen. Klar, wenn ihr euch drum kümmert, völlig klar. Gut, es ist 10 Minuten nach 7. Wann hören wir die Auflösung? In ein paar Minuten auf RTL, richtig? Richtig. Ganz genau, hier ist Phil Collins. We never talked about it, but I hear try. Watch Verhilft man einer alten Frau zur Rente? RTL hat es geschafft. Und wie, das sagen wir Ihnen gleich. Und hier. Christoph, ihr habt gestern einer alten Frau zu ihrer Rente verholfen. Wie habt ihr das gemacht? Richtig, unser Kollege Kai hat gestern den ganzen Tag wie wild telefoniert mit der Bundesversicherungsanstalt in Berlin. Die haben sich nämlich verdammt viel Zeit gelassen mit dem Antrag der Hörerin. Und der Kai hat es tatsächlich geschafft, dass die Frau jetzt sofort und auf die Schnelle eine satte Nachzahlung bekommt und die Rente ab sofort pünktlich überwiesen wird. Also ich stelle mir das jetzt mal so vor, da ruft einer bei der BFA an und behauptet einfach so, er sei vom Radio und wolle für einen Hörer ein Problem lösen. Dem würde ich doch kein Wort sagen über die Rente von fremden Leuten. Genau das haben die Beamten zuerst auch getan und sie haben sich auf den Datenschutz berufen. Da ist natürlich auch was dran, aber es gibt einen einfachen Trick, die Sache zu regeln. Die Hörerin hat uns alle Informationen gegeben, zum Beispiel die Rentennummer, die genaue Summe, die Daten aller Anträge. Und dann haben wir dem Bearbeiter noch gesagt, er möge die Frau bitte einfach anrufen und so feststellen, dass unser Gespräch mit ihm sehr wohl seinen Grund hat und in Ordnung geht. Und der ganze Fall Ursula Huras aus Nettersheim in der Eifel und was die BFA dazu gesagt hat und wie sie nach unserem Anruf entschieden hat, gleich bei RTL. RTL aktuell, das Wetter. Sonnig mit vereinzelten Wolken, so sieht es heute Vormittag aus. Vereinzelte Regenfälle sind möglich. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 15 Grad. Die Werte aus den Städten Luxemburg heiter 8 Grad, Düsseldorf bewölkt 11 Grad, Saarbrücken und Trier heiter 6 Grad. Die Schlagzeilen. Mit Peter Escher. In der Sowjetunion verstärkt sich die Gefahr eines Putsches, wenn sich die Versorgungslage noch weiter verschlechtert. Eine Riesengewerkschaft wird heute bei Stuttgart gegründet. Die gesamtdeutsche IG Medien wird 220.000 Mitglieder zählen. Und ein schwerer Umweltskandal stinkt in Dresden zum Himmel. Eine niedersächsische Firma leitete belastete Rückstände in die Kanalisation. Ausführlicher um 8 in den Nachrichten. Verkehr, ganz kurz. Normaler Berufsverkehr, große Behinderungen gibt's keine, aber Achtung vor Nebelbänken. In Nordrhein-Westfalen Sichtweite unter 100 Metern, in Rheinland-Pfalz sogar unter 30 Metern. Fahren Sie also bitte vorsichtig. Das war RTL aktuell, es ist 7.31 Uhr. RTL, die Top Oldies. After Am Donnerstagvormittag, 7.32 Uhr, RTL und Guten Morgen Deutschland. If you're feeling dull and run down, we feel the darkness call, let the streets have their way. They'll carry you on till morning and steal your soul away. Vor 8, bitte mal ganz kurz aufhören mit dem Tanzen. Hier kommt ein kleiner Beitrag von uns. Einmal nur kurz über Beamte und Behörden berichtet und schon liefen unsere Telefonleitungen gestern heiß, weil offenbar so viele Menschen ihre Probleme mit Behörden haben. Eine Hörerin war dabei, die hatte ein ernsteres Problem und es war Ursula Huras, 60 Jahre alt, aus Nettersheim in der Eifel. Ich warte seit 1. Juli auf meine Rente. Ich hatte ausgerechnet gehabt Bescheid im April vergangenes, also bei der BFA. Im April 749 Mark. Dieses Jahr im Februar habe ich den Antrag auf der Gemeinde gestellt und habe gewartet. Anfang Juli, als mir die Rente zustand, habe ich angerufen in Berlin. Da wurde mir gesagt, ja, ich müsste noch warten, es wäre noch was zu klären. Ich habe Formulare gekriegt, die habe ich jetzt die gleichen schon viermal ausgefüllt, habe wieder angerufen, habe geschrieben, habe den bis Mitte September einen Termin gesetzt, dass ich doch wenigstens eine Akkontozahlung oder was haben möchte, da ja der Bescheid schon vorlag von 749 Mark. Ne? und dass ich da praktisch nicht mehr viel ändern konnte. Da sollte noch etwas dazukommen. Das wollten die noch klären. Ich warte immer noch. Ich habe kein Arbeitslosengeld mehr seit Dezember vergangenen Jahres. Also ich hänge praktisch in der Luft. Auf Sozialamt möchte ich nicht gern gehen. Ja, verständlich. Und darum, Christoph, seid ihr aktiv geworden. Ja, einer der Kollegen hat sich ans Telefon gesetzt und die BFA so lange genervt, bis die den Fall rausgeholt haben und dann bereit waren, etwas zu unternehmen. BFA-Pressesprecher Winfried Harms. Ja, also es ist, Sie haben ja gesagt, es steht hier, geht hier um einen Notfall. Die Frau braucht dringend Geld und wir haben den Fall aus der Maschine herausgenommen, haben also nicht den bürokratischen Ablauf des Rentenbescheides abgewartet, sondern wir werden Ihnen ihr in diesen Tagen telegrafisch eine Summe von 1500 Mark überweisen, in der Hoffnung, die allergrößte Not bei ihr zu lindern. Also, das Geld kommt und die Rente ab sofort ebenfalls. Und natürlich hat sich Ursula Huras riesig gefreut. Also ich bin sprachlos. Das ist ja wunderbar, dass das so geklappt hat. Kann ich fast noch gar nicht glauben. Nach so viel Bemühung von mir und es war alles umsonst gewesen und sie schalten sich ein und es klappt sofort. Also finde ich ja fantastisch. 7.42 Uhr. From so far across the floor now, baby, that's nothing new. I've watched you so many times before now, baby. I see that look in your eyes, and what it's telling me, and you know, ooh girl, that I'm not shy. I'm glad you picked up on my telepathy now, baby. You're in my mind. You know you girl, did. Girl, I wanna shake you down. Well, well. I can give you all the loving you need. I'm gonna love you. Come on, let me take you down. Oh, baby. We'll go all the way to heaven. I've been missing you. And the way you make me feel inside, what can I do? I can tell you got your pride now, baby. Come to me, well, well. Let me ease your mind, oh, babe. I got the remedy, yes, I do. Now give me just a little time. You're in my mind. Girl, I wanna shake you down. I wanna rock you down. I can give you all the loving you need. I'm gonna love you. Come on, let me take you down. Well, well. We'll go all the way to heaven. Girl, I've been missing you. And you know, it's funny, every time I get to feeling this way, I wish I had you near me. I want to reach out and touch you. I can't stop thinking of the things we do, the way you call me, baby, when I'm holding you. I shake and I shiver when I know you're near. Then you whisper in my ear. Vor 8 RTL und Guten Morgen Deutschland. Sie haben es gerade gehört. Wir konnten helfen beim Ärger mit Behörden. Wenn Sie auch ein Problem haben, dann schreiben Sie uns doch ganz einfach. Wir versuchen natürlich auch, uns für Sie einzusetzen. Schreiben Sie an RTL Radio, Stichwort Ämter, in L2850 Luxemburg. Wir hoffen, wir können helfen. Noch einmal, schreiben Sie Ihren Ärger, Ihre Probleme an uns, RTL Radio, Stichwort Ämter, L2850 Luxemburg. Penny Lane, there is a bar by I. Uhr und 48. Morgen, Mädels, was haltet ihr eigentlich von eurem Boss, von Christoph Lemmer? Ich kann nicht mehr. Warum machst du das? Haben Sie das schon erlebt? Haben Sie ihn schon bei Nacht gesehen? Haben Sie das schon erlebt? Haben Sie ihn schon bei Nacht gesehen? Haben Sie das schon erlebt? Haben Sie ihn schon bei Nacht gesehen? Haben Sie das schon erlebt? Musik am Morgen bei RTL. I'm just a lonely boy. Das Wunschtelefon. Mein Name ist Axel Rosso, ich komme aus München-Gladbach, empfange RTL über Kabel und wünsche mir Kaoma von der Bader. Bis im Laufe des Tages. Vereinzelt kommt es zu Regenschauern. Die Temperaturen vormittags liegen um 10 Grad. Später wird es wärmer, bis zu 15 Grad. Guten Morgen, Deutschland. Wir feiern um 8 und 7. Guten Morgen Deutschland, it's a celebration. Ich muss jetzt eine ganz vernünftige und tolle und schöne Ansage machen, denn ich habe den Boss gerade gesehen. Der Boss ist irgendwo hier in der Nähe. Ah, hallo, da ist er. Morgen, Chef. Na, was gibt's denn so heute? Genau, Chef, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Es wird morgen und der blasse Mond wehrt sich noch mit letzter Kraft, bis er aufgibt und es nicht mehr schafft. Es wird morgen, der Zug rollt an. Ich spring auf und fahr davon und vermiss dich nach Minuten schauen. Es wird morgen und du hältst mich noch wie ein neugeborenes Kind, atmest leise und dein Herz schlägt ganz still. Es wird morgen und der neue Tag legt sich leise auf dein Bett. Ich hoffe nur, dass er dich nicht weckt. Nach 8 RTL und guten Morgen Deutschland. Die Fußball-Bundesligisten haben dem Ostwind im Europacup standhalten können, mit einer Ausnahme. Der erste FC Köln hat gestern verloren. Und zwar mit 0:1 gegen Inter Pressburg. Unter den 8000 Zuschauern im Müngersdorfer Stadion war auch Benno Weber. Guten Morgen, Benno. Ja, moin, Stefan. Was ist passiert, Benno? Also ich muss zunächst einmal sagen, was passiert ist, haben die meisten gar nicht begriffen. Und so viel geballtes Entsetzen wie nach dem Schlusspfiff gestern Abend habe ich im Stadion, in einem Stadion, wirklich lange nicht mehr erlebt. Das betraf die Zuschauer, die stumm und schweigend nach Hause gegangen sind, die nicht einmal die Kraft hatten, die Mannschaft auszupfeifen, die Kölner Mannschaft, die es verdient hätte. Denn sie hat wirklich schwach gespielt. Pierre Littbarski, der immer noch an Krücken gehende Kapitän, hat mir gesagt, da hat die Einstellung gefehlt. Ich habe den Trainer Erich Rutemöller beobachtet, der war wirklich starr vor Entsetzen. Und Udo Lattek, ja, der war wirklich wütend. Was ist passiert? Die Mannschaft ist wohl in der Tat mit der Einstellung ins Spiel gegangen, dass sie gedacht hat, also irgendwie werden wir da schon ein Tor machen, denn Inter Pressburg ist drittletzter der CSFR-Liga. Da hat man gedacht, nach den beiden 4-0-Siegen gegen Bayern München und in Nürnberg, da macht man das sozusagen im Vorübergehen. Aber weil eben die letzte Einstellung gefehlt hat, fehlte dann auch die Konzentration und am Ende wurde man dann nervös und das betraf alle Mannschaftsteile, auch in der Abwehr. Und wenn ich mir mal so vorstelle, wie viele Kontermöglichkeiten die Tschechoslowaken am Ende noch hatten, dann hätten die Kölner eigentlich sogar noch höher verlieren können. Sie müssen sich bei Bodo Ilkner, ihrem Torhüter, bedanken, dass es letztlich mit 0-1 ausgegangen ist, obwohl sie natürlich auch ein paar gute Tormöglichkeiten hatten. Aber die psychologische Aufbauarbeit von Rutemöller hat direkt mit dem Schlusspfiff begonnen. Er hat uns gesagt, er sei in die Kabine gegangen und hat gesagt, Jungs, das war Kappes, was er da gemacht hat, aber wir werden die nächste Runde schaffen. Und ich bin wirklich bereit zu wetten, da ziehe ich einfach mal mit. Die Kölner kommen trotzdem eine Runde weiter. Meinst du, sie haben Chancen in der Tschechoslowakei? Aber ja, klar, fußballerisch sind sie eben einfach eine Ecke besser. Die Einstellung hat gestern Abend, da hänge ich mich jetzt wirklich dran, hat gestern Abend nicht gestimmt. Nun wissen sie, dass sie alles geben müssen. Sie müssen was riskieren. Und eben weil sie fußballerisch besser sind, traue ich ihnen auch zu, dass sie im Rückspiel in 14 Tagen den Bock umdrehen. Ja, vor allen Dingen in der Liga läuft es ja nun nicht schlecht, ne? Letzten beiden Spiele 8 Tore. Ja, umso unverständlicher, aber das ist natürlich wieder typisch 1. FC Köln. Man nennt die Mannschaft ja auch die Diva vom Rhein. Das geht bei denen himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Rutemöller, der Trainer, hat allerdings so ein wenig bestritten, dass es eine Einstellungsfrage gewesen sei. Er hat dem Pierre Littbarski da widersprochen. Er hat gesagt, in erster Linie lag es daran, weil das Abwehrverhalten nicht gestimmt hat. Da hat vielleicht dann auch die Klasse gefehlt. Und wenn man hinten die beiden Manndecker, die hat er nämlich gemeint, wenn die hinten den Laden nicht im Griff halten, dann überträgt sich diese Unsicherheit von hinten nach vorne und dann geht's eben einfach nicht mehr. Gekämpft hätte die Mannschaft, aber diese Erkenntnis hat er so ein bisschen alleine gehabt. Also ich denke auch schon, dass es im Kopf nicht gestimmt hat, dass es in der Einstellung oder bei der Einstellung nicht gestimmt hat. Und das, ich wiederhole es noch einmal, wird in 14 Tagen anders sein. Okay, wir warten es ab. Vielen Dank, Benno. Tschüss. Tschüss. Guten Morgen, Deutschland! Joe! 8:26 Uhr gleich bei uns RTL aktuell. in Bagdad mit. Die Russen wollen keine NATO mehr. Generalstabschef Moiseev plädiert für europäische Sicherheitsvereinbarung. Und 10 Tote gab es gestern bei einem Flugzeugabsturz auf Kuba. Unter ihnen eine Deutsche und 3 Franzosen. Mehr um 9 in den Nachrichten. Das RTL Reisewetter, ein Service von QNAT, der Kreuzfahrtreederei. Langsam wird es frostig über Europa. Einige Wetterpropheten sagen schon einen kalten und schneereichen Winter voraus, aber so weit ist es noch nicht. In West- und Südwestdeutschland ist es heute bewölkt, sonst wie gestern trocken und sonnig, Temperaturen wieder um 15 Grad. Allerdings, über Ostfrankreich ist eine Kaltfront unterwegs nach Osten, also zu uns rüber nach Deutschland. Ansonsten ist es in Frankreich durchwachsen, meistens bewölkt, Temperaturen bis 17 Grad. Sonne dagegen in Großbritannien, 17 Grad Spitzenwert heute. Am Mittelmeer ist es fast überall schön. Spanien, Italien und Adria, meist Spätsommersonne und Temperaturen zwischen 23 und 26 Grad. Allein in Griechenland gibt's Wolken, echtes Sommerwetter dagegen in Nordafrika, Sonne und 26 Grad in Tunesien. Der aktuelle Tipp. 4 Kanarische Inseln plus Nordafrika von Januar bis März an Bord der QNAT Princess. 10 oder 11 Tage ab D-Mark 2990 inklusive Flüge. Fragen Sie Ihr Reisebüro. Das RTL Reisewetter, ein Service von QNAT, der Kreuzfahrtreederei. San Bernardino um 8.38 Uhr auf RTL. Was für ein Hit. Wie entstehen eigentlich solche Hits in hochmodernen Studios? Wir waren bei einer kleinen Produktion dabei. Okay, Band läuft. Ey, Alter, warte mal. Also wie jetzt genau? Na hör zu, Keule, ist doch ganz einfach. Ich mach das Riff über den Quintenzirkel, nicht wahr? Und den Hypersonic Equalizer mit der parametrischen Zugriffentzerrung und dem dreifachen Oversampling. Ja, genau. Und ich leg dann die Bridge dual voll zwölftonmäßig drüber und alles mit Synthi-Soße. Na klar, Keule. Ich meine, dann jagen wir das Ganze noch durch die Headroom Saturation Eventide-Entzerrung mit ja. RTL Dolby 2000. Absolut. Und das im Magic Road Mix, Mann. Das gibt einen Hit, Alter. Na, für einen goldenen Löwen wird's reichen. Zwei, drei... Uhr 42, Sie hören Guten Morgen Deutschland und Offi am Morgen. Das ist doch nicht zu fassen. Vor neun, so langsam ist die Zeit gekommen, der wir uns bedanken müssen für die nette Mitarbeit, zum Beispiel bei der Magazinredaktion, beim Christoph Lemmer. Du bist höflich. Oh, auf ihn ein! Ja! Ah, vielen Dank für die schönen Beiträge heute. Ja! Ah. Und dann lacht er auch noch. Gut. Fünf vor neun, das war's von RTL und Guten Morgen, Deutschland. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Darf mich verabschieden. Bedanke mich fürs Zuhören. Hier kommen noch Sonny and Cher und I Got You, Babe. Tschüss. Ja. They say we're young and we don't know. We won't find out until we got you. walk with me. Mein Name ist Tatje, ich wohne in Bremen, höre RTL über Kabel und wünsche mir Squeezebox von den Who. Grüßen möchte ich Petra in München und Marlene in Rastede und das gesamte RTL-Team. Dankeschön. Tschüss.